Die Internierung war in ihrer Bedeutung vielschichtig. Einerseits enthielt sie das Eingeständnis, dass man sich um die Elenden kümmern musste. Dass es also so etwas wie eine Fürsorgepflicht der Herrschenden gab. Die Spitäler ließen sich als eine sehr frühe Form von Sozialstaatlichkeit beschreiben. Dann wiederum ging es nur vorgeblich darum, zu helfen oder zu heilen. In Wirklichkeit mussten die Herrschenden demonstrieren, dass das Herumlungern, der Müßiggang, also das, was der Arbeitslose tat, moralisch verwerflich war und deshalb zur Internierung führte. Dadurch konnten sich jene, die ihre Arbeit gaben, als moralisch überlegen und vernünftig definieren. Diejenigen, die ein Auskommen hatten, weil sie einen Ort gefunden hatten, um ihre Arbeitskraft zu verkaufen, entwickelten ein ambivalentes Verhältnis zu Arbeitslosen und Wahnsinnigen, geprägt von Gnade und Abgrenzung, Verachtung und Mitleid.